Sie hörten Geheime Sender, der Rundfunk im Widerstand gegen Hitler von Hans Sarkowitsch mit Beiträgen von Thomas Mann und Golomann, Lotte Lenya, Friedelind Wagner und vielen anderen. Es sprachen Birgitta Asheuer, Thomas Huber, Christoph Pütthoff, Hans Sarkowitsch, Marc-Oliver Schulze und Reinhard von Stolzmann. Regie Christiane Kreiner und Hans Sarkowitsch. Ton und Technik André Buscharepp, Julia Kümmel, Thomas Rombach und Mike Weißzack. Produktion Hessischer Rundfunk 2016 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rundfunkarchiv. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Auf Wiederhören bei Audible.